Ich verlass mein Zimmer nicht seit Tagen und bin kreidebleich, denn ich bin sehr beschäftigt mit Schreien ins Mike. Ich zünd mich an, doch bin der coolste unter tausend Spasten und frag nur aus Fairness nach ner scheiß Downing-Jacke. Du bist schwul und gehst mit deinen Freunden nackt baden, was battle. Ich scheiß auf euch Haufen Bastarde. Ich bin effizient, rappe viel und morde schnell Spaß. Du hast die neue Box von Echo Freezy vorbestellt. Die Nachbarn hören Schreie aus meinem Zimmer, doch nicht mich. Du willst freundlich mit mir reden und ich antworte mit Stich. Mein Ziel ist, deine Karriere sofort zu beenden. Du spielst Gitarre und ich Mordinstrumente. Yeah, deutscher Rap ist out und deutsche Rapper auch. Ich rap nur mit meiner Crew, weil ich keine anderen brauch. Dein Leben endet, wo's begann. Ich erhäng dich im Puff.